Jüngst berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un. Die Internet-Homepages der Kim Jong-il Bibliothek und der Zuze Jugendgruppe von Ecuador teilten mit, dass Kim Jong-un den Kommandostab der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee besichtigt hatte. Auf der nepalesischen Zeitung Arpan, den Internet-Homepages des nepalesischen Journalistenvereins für Studie der Soziologie und Sonkun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft erschien die Nachricht über den Besuch von Kim Jong-un im Institut für chemische Materialien bei der Akademie für Landesverteidigung. Die Zeitungen Rosseskaya Gazeta und Kommersant und die Internet-Homepages Patrioti Moskova und die D-Völker von heute in Russland, die Internet-Homepage der antiimperialistischen Plattform Deutschlands, Nachrichten über Vorortanleitungen und die Internet-Homepages der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan, des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und des nationalen Soziologie Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo brachten die Nachricht darüber, dass sich Kim Jong-un mit den Teilnehmern der vierten Konferenz der Sekretäre der Grundorganisation des Jugendverbandes der koreanischen Volksarmee zum Andenken fotografieren lassen hatte. Die lautische Zeitung Bientian Mai, der Radiosender für In- und Ausland und der Sender für 7 Nationalsprachen in Guinea, die russische Internet-Homepage irkutsku-blogspot.ru und die Internet-Homepage der bulgarischen Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studentengesellschaft meldeten, dass Kim Jong-un die Arbeit für die Rüstung mit Atomwaffen angeleitet hatte und nach seinem schriftlichen Befehl der Test der H-Bombe für die interkontinentale ballistische Rakete erfolgreich durchgeführt worden war. Auf den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.